Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Rieke, komm rein. Du bist ja ganz abgehetzt. Ich bin die Treppe rauf, so schnell ich konnte. Witwen. Kriminalhörspiel von Susanne Mischke. Ich habe eben Tee gekocht, willst du? Hast du eben die Lokalnachrichten gesehen? Natürlich habe ich das. Wie kannst du nur fragen? Weil du so ruhig bist, nach dem, was passiert ist. Blinde Aufregung bringt einen selten weiter. Tee dagegen hilft immer. In allen Lebenslagen. Das stimmt. Damals, als mein Arthur starb, was habe ich da kannenweise Tee getrunken? Das habe ich bemerkt. Die Mülltonne war voll mit leeren Rumflaschen. Arthur nannte das immer Tee mit Charakter. Ja, nun setz dich. Hier, nimm den Sessel. Darf ich bitte aufs Sofa? Du weißt, ich sitze nicht gern in dem Sessel, in dem dein Herr... Oh, entschuldige, ja, ich habe vergessen, du bist eine Mimose. Ja, ich bin ein empfindsamer Typ, nicht so robust wie du. Ach, Anni, schon wieder eine und noch so jung. Ja, es ist grässlich, einfach grässlich. Ein Anblick, den man nicht so schnell vergisst. Ihre Lippen waren so unnatürlich dick. Und die Farbe erinnerte mich an das Pflaumenmus, das ich früher immer für Arthur eingekocht habe. Das liegt an deinem Fernsehapparat. Du hast die Farben viel zu grell eingestellt. Ich hab's nun mal gern bunt. Er muss ihr gezielt aufgelauert haben. Also eines weiß ich bestimmt. Selbst wenn ich ein Auto hätte und fahren könnte, würde ich niemals in einer von diesen Tiefgaragen parken. Schon gar nicht bei Nacht. Es war schon ein bisschen leichtsinnig von dieser Person. Der Frau blieb wohl nichts anderes übrig. Sie hat in der Nähe gearbeitet, als Sekretärin. Außerdem war es nicht Nacht, es war 7:30. Womöglich kauerte er schon versteckt auf dem Rücksitz ihres Wagens, als sie in die Garage kam. Sie steigt nichtsahnend in ihr Auto. Und plötzlich legen sich ihr zwei riesige Hände um den Hals. Und das, obwohl sie auf einem Frauenparkplatz stand. Aber das mit den Händen um den Hals stimmt nicht so. Der Kommissar, du weißt schon, der Nette mit den Grübchen am Kinn, der meinte im vorletzten Interview, dass sie vermutlich mit einer Strumpfhose erwürgt worden ist. Tja, was die nicht alles rausfinden. Wissen Sie auch die Marke? Und ob es Stützstrümpfe waren? Oder die mit verstärktem Po? Aber eines ist mir rätselhaft. Warum hat der Kerl diesmal nicht versucht, die Leiche verschwinden zu lassen? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er wird allmählich leichtsinnig oder er wurde gestört. Um diese Zeit kommen sicherlich viele Leute in die Garage. Was für eine Unverfrorenheit. Der muss wirklich Nerven haben. Stell dir vor, er ist gerade mitten im Würgen und es kommt jemand vorbei. Wie lange muss man eigentlich, ich meine, bis jemand wirklich tot ist? Das weiß ich doch nicht. Ich habe noch nie mit einer Uhr daneben gestanden. Ich schätze so eine Minute, mindestens. Was für ein qualvoller Tod. Mein Arthur ist ja auch auf so unangenehme Weise gestorben. Habe ich dir schon erzählt, wie er... Ja, schon ein paar Mal. Man kann nur hoffen, dass sie ihn bald kriegen. Aber so eine oder auch zwei dürften es bis dahin schon noch werden. Darauf möchte ich wetten. Die Polizei arbeitet einfach zu träge. Man hat immer noch keinerlei Anhaltspunkte. In den Zeitungen steht nur diffuses Zeug von anhaltenden Ermittlungen. Aber wo sollen sie auch anfangen? Es kann jeder x-beliebige gewesen sein. Gott, Man kann sich ja kaum noch aus dem Haus wagen. Tja, dass sie die verschwundene Prostituierte nach 2 Wochen aus dem See gefischt haben, das hat ihnen auch nicht groß weitergeholfen. Sie wissen nur, dass sie auch erwürgt worden ist. Aber das ist schon alles. Dabei hätte ich zunächst auf diesen fiesen Zuhälter von ihr getippt. Der Zuhälter? Niemals. Daran habe ich keine Sekunde geglaubt. Man bringt doch nicht seinen Goldesel um. Außerdem hat er sich selber bei der Polizei als vermisst gemeldet. Und das will bei so einem was heißen. Trotzdem hätte ich diesem schmierigen Kerl das Gefängnis gegönnt. Wenn nicht Mord, dann hat er bestimmt genug anderes auf dem Kerbholz. Du hast einen sehr individuellen Gerechtigkeitssinn. Soll ich dir noch was verraten? Hm? Zuerst hatte ich sogar Zweifel, ob es sich um einen richtigen Mord handelt. Wieso? Bei der Prostituierten hätte es auch so eine Art, Betriebsunfall gewesen sein können. Du weißt schon, es gibt da so seltsame Sachen mit Fesseln und so. Aber als dann eine Woche später diese Hausfrau spurlos verschwand. Ja? Ich meine, sie stammt aus absolut geordneten Verhältnissen. Da scheidet so etwas doch wohl aus. Bis jetzt weiß doch niemand, ob sie wirklich tot ist. Vielleicht ist sie nur durchgebrannt. Warum sollte sie durchbrennen? Sie hatte ein hübsches Haus, einen eigenen Wagen und einen braven Ehemann. Vielleicht war ihr Mann ja gar nicht so brav. Du weißt schon, diese Sachen mit Fesseln und so. Willst du dich über mich lustig machen? Keineswegs. Ich meine nur, es gibt 1000 Erklärungen, warum Menschen plötzlich alles hinter sich lassen und ein neues Leben beginnen. Ohne ihre Kinder? Vielleicht ist sie einem jungen Liebhaber mit Haut und Haaren verfallen, lebt jetzt mit ihm auf einer einsamen griechischen Insel. Ohne ihren Schmuck? Das Scheckbuch und den Pelzmantel? Du hast recht. So verrückt ist niemand. Noch einen kleinen Schuss rum? Einen klitzekleinen. Es war derselbe Täter. In allen 3 Fällen. Ganz bestimmt. Vergiss nicht, die Frau hatte rotes Haar. Genau wie die Prostituierte und diese Sekretärin jetzt. Zum Glück bin ich nicht rothaarig, so wie du seit neuestem. Ja, wie findest du es? Es macht dich blasser. Dadurch wirkt deine Nase noch spitzer. Und außerdem beißt sich das Rot mit einem lila Seidenschal. Kunstseide, um genau zu sein. Also mir gefällt es so. Mein Herbert, der war ja immer dagegen. Gegen das Haarefärben, meine ich. Und schon gar nicht rot. Aber jetzt wird es ihn hoffentlich nicht mehr stören. Wer weiß. Vielleicht rolliert er in seinem Sarg wie eine Spindel. Wenn ich zum Friedhof gehe, du, dann setze ich immer einen Hut auf. Unter der ganzen Chemie bin ich jedenfalls grau, wie eine Gewitterwolke. Ich weiß das. Aber weiß es auch der Strumpfhosenbürger? So nennt ihn die Polizei und die Presse jetzt. Irgendwie müssen sie ihn doch nennen. Hast du das nicht mitbekommen? An deiner Stelle würde ich mich nicht beunruhigen. Bis jetzt hat er nur junge Frauen umgebracht. Natürlich. Natürlich, er muss es sein. Wovon redest du? Na, vom Strumpfhosenmörder. Strumpfhosenmörder? Ich glaube, ich weiß, wer es ist. So? Der Buron. Der Buron? Der Buron. Wolf Buron, genau der. Aber Anni, wie absurd. Doch nicht der Herr Buron. Er ist immer so freundlich und zuvorkommend. Wenn ich ihm im Hausflur begegne, ein charmanter Mann, ein richtiger Kavalier der alten Schule, obwohl er noch recht jung ist. Na, auf die 40 geht er auch schon zu. Immer macht er kleine Scherze mit mir. Erst gestern nannte er mich die Mata Hari der Treppenhäuser. Klingt doch sehr hübsch, findest du nicht? Und darauf musst du dir nichts einbilden. Er macht jeder Frau im Haus fadenscheinige Komplimente. Neulich ist er über meine Nussplätzchen in Lobeshymnen ausgebrochen. Ach, Frau Kuhn, ich wusste bis heute nicht, dass man mit so simplen Mitteln derartige Kunstwerke zaubert. Kann. Du backst ihm Nussplätzchen? Einem Killer? Das war noch vor dem ersten Mord. Außerdem habe ich sie nicht für ihn gebacken, sondern es waren nach dem Romy-Abend zu viele übrig. Ich hätte sie dir gebracht, aber du bist ja andauernd auf Diät. Jetzt nicht mehr. Ich stehe zu meinen weiblichen Formen. Der Herr Buron meint, dass mollige Frauen in Zukunft der gefragte Typ sind. Gerippe wie du sind out. Und wenn du es genau wissen willst, ich finde, der Buron ist nicht nur sehr nett, er sieht auch gut aus. Verdammt gut, Zucker. Also, wenn ich jung wäre. Du bist aber nicht mehr jung, Schätzchen. Immerhin 2 Jahre jünger als du, Liebster. Eines. Und offenbar hast du mit deinem Alter nicht viel dazugelernt. Was soll denn das nun schon wieder heißen? Gerade weil er immer so nett und freundlich ist, ist er höchst verdächtig. Es sind nie die, die schon von Weitem wie üble Finsterlinge aussehen. Es sind meistens die ganz normalen, netten Männer von nebenan. Von nebenan? Du willst also sagen, dass ich neben einem dreifachen Mörder wohne? Also darauf muss ich noch einen Schluck nehmen. Hast du eigentlich schon rausfinden können, was er vom Beruf ist? Leider nein. Ich wollte ihn nicht so direkt fragen, sonst hält er mich noch für neugierig. Die alte Grimm vom Parterre hat gesagt, er sei Künstler. Aber genaueres weiß sie auch nicht. Jedenfalls kann es nichts Anständiges sein. Der kommt und geht zu den unmöglichsten Zeiten. Und überhaupt, warum hat er keine Frau oder eine Freundin, wo er doch so gut aussieht? Vielleicht ist er nur ein bisschen, du weißt schon... Hat er denn Männerbesuch? Nein, hat er nicht. Er lebt sehr zurückgezogen. Aber deshalb gleich ein Mörder. Ist ja nur so ein Verdacht. Man macht sich halt so seine Gedanken, wenn man viel Zeit zum Nachdenken hat. Und seit mein Herbert nicht mehr... Ach, eben fällt mir es ein. Neulich, da hatte er Damenbesuch. Sogar über Nacht. Bist du sicher? Ich war gerade auf der Treppe beim Bohnen, morgens gegen 9. Da hab ich ihn und die Frau aus der Wohnung gehen sehen. Sie trug einen Nerzmantel, obwohl es draußen noch gar nicht kalt war. Hui! Was ist, was, ein falscher Nerz? Oh, mein Gott, Anni, wenn ich mich jetzt so daran erinnere... Die Frau sah genauso aus wie die Leiche aus dem See. War so blau? Ach, sie muss ja einen sehr ausgefallenen Geschmack haben. Ah, nee. Natürlich, bevor sie 2 Wochen im Wasser lag. So wie auf dem Foto, das in den Zeitungen abgebildet war, als man noch nach ihr suchte. Nur war die Frau im Hausflur blond. Das will noch gar nichts heißen. Diese Sorte Frau färbt sich doch andauernd die Haare. Du musst es ja wissen. Ich fand auch, sie war für die Tageszeit viel zu stark geschminkt. Es wäre durchaus möglich, dass er sich schon länger gekannt hat. Das erste Opfer des Serientäters stammt häufig aus seiner Umgebung. Seiner Umgebung? Mhm. Ich muss doch bitten. In unserem Viertel stöckeln keine Prostituierten auf der Straße herum. Zumindest noch nicht. Oder hast du schon welche bemerkt? Ich meinte es nicht geografisch, sondern sein persönliches Umfeld, seinen Freundeskreis. Ich frage mich überhaupt, wie so ein feiner Mann an so eine Person geraten kann. Ja, ja, man sieht leider nicht hinein in die Leute. Vielleicht hat er ja deswegen so wenig Bekannte, weil er irgendwie abartig veranlagt ist. Wie meinst du das? Ja, womöglich hat er derart extravagante Wünsche, dass man sie nur käuflichen Damen zumuten kann. Du glaubst wirklich, der Buren schleppt Huren in unser Haus? Das wäre ja entsetzlich. Im Moment lautet die Frage eher, ob er sie auch wieder hinausschleppt. Das hieß ja, er ist ein Serienmörder. Und pervers. Das eine bedingt wohl das andere, findest du nicht? Ich weiß nicht. Ich bin ganz durcheinander. Mein Gott, Anni. Womöglich hat er es hier getan. In unserem Haus. Da unten. Ein paar Meter unter deiner Sitzgruppe. Während du seelenruhig zu Abend gegessen und XY ungelöst angeschaut hast. Oder direkt hinter deiner Schlafzimmerwand. Praktisch nur 1 Meter von deinem Bett entfernt, während du von Schimanski und Dr. Brinkmann geträumt hast. An sowas darf ich gar nicht denken. Da wird mir sofort übel. Du weißt doch, mein empfindlicher Magen. Ja, ja. Hast du denn nie auffällige Geräusche gehört? Nein, nichts. Nur ab und zu Musik. Scheußliches, modernes Zeug. Manchmal allerdings recht laut. Einmal war ich nah daran, rüberzugehen. Kann es sein, dass er damit die Schreie übertönt? Na, man kann doch nicht gleichzeitig schreien und gewürgt werden. Nein, nein, ich glaube, der hat es nicht hier getan. Wie will er denn die Leiche fortschaffen? In diesem Haus geht nicht mal ein Geist aus und ein, ohne von einem dieser alten Weiber gesehen zu werden. Da fällt mir noch was ein. Letzte Woche, es war abends. Ich wischte gerade kurz das Treppenhaus durch. Da kam er zur Tür raus. Und was meinst du, was er in der Hand hatte? Einen lang zusammengerollten Teppich? Ich sagte in der Hand. Eine Strumpfhose? Unsinn. Die würde er doch in die Tasche stecken. Nein, einen Spaten. Einen Spaten. Jetzt frage ich dich, wo will der spätabends in der Dunkelheit mit einem Spaten hin? Ja, wenn wir das wüssten, dann würden wir vielleicht auch die vermisste Hausfrau finden. Letzte Woche, sagtest du? Ja, am Donnerstag. Genau an dem Tag, als sie verschwand. Also warum erzählst du mir das alles erst jetzt? Damals dachte ich nur, vielleicht hat er irgendwo einen Schrebergarten. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ja, schon gut, Rieke. Aber jetzt siehst du doch auch, dass da eins zum anderen passt. Ja, du hast recht. Es fällt mir immer schwerer, an seine Unschuld zu glauben. Anni? Hm? Meinst du, dass die drei Frauen seine einzigen Opfer waren? Er wohnt doch noch gar nicht so lange in dieser Stadt. Und kürzlich kam wieder diese Sendung, in der sie nach vermissten Personen suchen. Und da ging es um eine 18-jährige Schülerin aus Hamburg. Mit roten Haaren. Die schon seit 2 Jahren gesucht wird. Anni, als dieser Buron vor einem halben Jahr hier einzog, da hatte er anfangs noch ein Hamburger Autokennzeichen. Vielleicht sind diese drei Morde nur die Spitze des Eisbergs. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das würde ja bedeuten, dass er sogar ein Massenmörder ist. Massenmörder? Ja, ab 4 Morden ist man ein Massenmörder. Tatsächlich? Ja. Was du alles weißt. Ein Massenmörder? Das sieht man ihm aber wirklich nicht an. Wir sollten es der Polizei erzählen. Wir haben keine handfesten Beweise. Wenn sie seine Wohnung durchsuchen, werden sie sicher auf irgendeinen Beweis stoßen. Etwas, was den Frauen gehört hat. Schmuck, Haarspangen, Dessous. Du meinst, er nimmt sich Souvenirs mit? Heutzutage genügt doch schon ein Haar oder ein Fussel, um den Täter zu überführen. Im Wagen der Sekretärin hat die Spurensicherung ein paar Fremdfasern gefunden, graue. Die könnten von seinem grauen Wintermantel stammen. Nein, sein Wintermantel ist braun. Kamelhaar. So, naja. Aber davon abgesehen, wer zieht schon seinen guten Mantel an, wenn er einen Mord begehen möchte? Männern ist alles zuzutrauen. Du hättest mal sehen sollen, wie mein Arthur immer mit seinen guten Sachen umging. Ach was, der hatte gute Sachen? Oh ja, nur nie sehr lange. Er achtete einfach nicht auf sein Äußeres. Aber der Buron, der ist gepflegt. Und wieder immer nach Eau de Toilette riecht. Die Wolke schwebt noch stundenlang im Hausflur. So wie ich den Buron einschätze, benutzte irgendeine alte graue Strickjacke fürs Grobe. Und wenn nicht, ich meine, wenn sie nichts finden und ihn laufen lassen müssen, was glaubst du, was der mit uns machen wird? Wir könnten der Polizei einen anonymen Hinweis geben. Ich kann meine Stimme ganz gut verstellen. Am Telefon hielt man mich schon oft für Arthur. Auf diese Weise bin ich hinter die Romanze mit seiner Krankengymnastin gekommen. Ich schwöre dir, die Tränen quollen fast aus dem Hörer, als ich ihr in Arthurs tiefstem Bass erklärte, dass es mit den Bandscheibenübungen für immer vorbei ist. Ich fürchte nur auf anonyme Anrufe, da reagieren die nicht. Was denkst du, wie viele Spinner es gibt, die sich bloß wichtig machen? Oder boshafte Leute, die jemanden anschwärzen wollen? Aber irgendwer muss ihn aufhalten. Dieser Kerl ist eine Zeitbombe. Jeden Tag kann es die nächste Frau treffen. Ist dir nicht aufgefallen, wie ihr neulich im Supermarkt die rothaarige Kassiererin angestarrt hat? Vielleicht ist sie die nächste. Können wir das verantworten? Nein. Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als unsere Pflicht zu tun. Ich werde die Polizei benachrichtigen. Am besten sofort. Und ich werde dir beistehen, was auch immer passieren wird. Hallo, spreche ich mit der Polizei? Ich hätte gerne den Kommissar, der für den Strumpfhosenmörder zuständig ist. Strumpfhosenwürger? Ach ja, Verzeihung, Strumpfhosenwürger heißt er natürlich. Was? Ja, was heißt hier nur für Notfälle? Dies ist ein Notfall. Ich möchte den Kommissar, der die Frauenmorde bearbeitet. Sein Name ist mir entfallen. Der Nette mit dem Grübchen. Ich warte. Was ist? Ach, diese dumme Person, die stellt mich durch. Hallo? Ist dort die Mordkommission? Guten Abend. Spreche ich mit dem Kommissar, der für die Strumpf... Wie bitte? Wer sind Sie? Ach so, Kommissar Werner von der Nachtschicht. Naja, das macht ja nichts. ist leider sehr dringend. Mein Name ist Annemarie Kuhn und es geht um den Strumpfhosenbürger. So nennt ihr doch den bei der Kripo, oder nicht? Also, was? Sagen Sie, sind Sie schwer vom Begriff? Ach so, den Namen kannten Sie noch nicht. Ja, also ich wollte Ihnen nur sagen, ich weiß, wer der Bürger, der Mörder ist. Er wohnt in der Wohnung unter mir. Gleisstraße 4, zweiter Stock links. Seine Nachbarin, Frau Friederike Schucher und ich, wir beobachten ihn schon länger. Wissen Sie, der hat nie Damenbesuch. Auch keine Männer, falls Sie das meinen. Nur diese Prostituierte war einmal bei ihm. Das muss kurz vor ihrer Ermordung gewesen sein. Wir haben außerdem gesehen, wie er mit einem Spaten die Wohnung verließ. Das war am letzten Donnerstag, als die Hausfrau... Wie bitte? Ja, natürlich, Herr Kommissar. Ich sehe ein, dass das für Sie etwas verwirrend sein muss. Das Beste wäre, Sie beschaffen sich schleunigst einen Durchsuchungsbefehl und überraschen ihn damit. Einen Moment, Herr Kommissar. Rieke. Ja? Ja? Ja, geh doch mal bitte ans Fenster und sieh nach, ob beim Buron Licht brennt. Es brennt. Es brennt. Und sein Wagen steht unten. Ja, sehr gut. Herr Kommissar? Ja, der ist zu Hause. Sie können ihn sofort schnappen, wenn Sie sich beeilen. Geben Sie der Spurensicherung Bescheid, wegen der Haare und der Fusseln. Wie? Ach so, ja, sein Name. Ach, verzeihen Sie, das ist sicher die Aufregung. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass man einen Serienmörder zum Nachbarn hat, nicht wahr? Also er heißt Buron, Wolf Buron, ja. Und da, ach, da ist noch was. Irgendwer sollte mal in der Kartei nachsehen oder im Computer wegen der anderen vermissten Frauen. Wir haben nämlich den Verdacht, dass es sich unter Umständen sogar um einen Massen... Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran? Oh. Was ist denn? Aufgelegt. So ein Rüpel. Das war nicht der Nette mit den Grübchen, der im Fernsehen gesprochen hat, oder? Nein, das war der Flegel von der Nachtschicht. Also da serviert man denen einen Massenmörder, der seit Wochen die Stadt in Atem hält, quasi auf dem Silbertablett. Und der Kerl, der liegt einfach auf. Womöglich wird es uns zu verdanken haben, wenn er demnächst zum Hauptkommissar befördert wird. Beruhige dich, Anni. Es ist doch verständlich, dass er es nun sehr eilig hat und sich nicht lange mit Dankesreden aufhält. Ich finde, das zeugt sogar von seiner Kompetenz. Hoffentlich hat dieser Nachtschichtrüpel alles richtig verstanden. Sehr helle schien er mir ehrlich gesagt nicht zu sein. Ob er das schon ist? Ich gehe nachsehen. Rieke! Da draußen! Da steht er! Der Nette mit den Grübchen? Oh, wie aufregend! Ach, doch nicht der, nein, er! Der Buron! Der Strumpfhosenmörder! Strumpfhosenbürger! Tatsächlich? Lass mich mal sehen. Sei vorsichtig, vielleicht schaut er durch den Spion zu uns herein. Nein, er steht nur so da und wartet, ob er etwas ahnt. Woher denn? Denkst du, meine Wohnung ist verwanzt? Anni, der ist mir unheimlich. Tun wir doch einfach so, als wäre niemand zu Hause. Stimmt, weiß er, dass ich da bin. Ich werde öffnen und sehen, was er will. Die Polizei wird hoffentlich bald hier sein. Ich komme gleich! Also ich gehe dann lieber. Ich habe noch was auf dem Herd stehen. Warte, ich habe eine bessere Idee. Du versteckst dich im Bad und ich werde versuchen, ihn zum Reden zu bringen. Du bist dann meine Zeugin. Ich habe Angst. Dir passiert schon nichts. Was ist, wenn er dir was antut? Das wird er schon nicht. Ich werde versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen. Vielleicht ist er heilfroh, sich die ganze Sache mal von der Seele reden zu können. Jetzt verschwinde, ehe er Verdacht schöpft. Einen Moment! Ich komme schon! Mach ich. Oh, guten Abend. Sie sind es. Was für eine Überraschung. Ach, entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Ich war gerade am Telefon. Meine Schwester, die findet nämlich nie ein Ende. Guten Abend, Frau Kuhn. Hoffentlich störe ich Sie nicht. Aber nein, ganz und gar nicht. Treten Sie näher. Ich wollte Sie nur fragen. Kommen Sie doch rein. Es muss ja nicht das ganze Haus erfahren, was wir beide zu reden haben, nicht? Ich habe eben Tee gemacht. Sie nehmen doch eine Tasse. Ja, eigentlich wollte ich... Ach, so setzen Sie sich doch. Ja, hier in den Sessel. Das war der Lieblingsplatz meines Mannes. Der mochte ihn so, dass er sogar darin gestorben ist. Aber Ihnen dürfte das ja nichts ausmachen. Zucker? Vielen Dank. Eigentlich wollte ich Sie nur fragen, ob Sie mir mit einer Zitrone aushelfen können. Mit einer Zitrone? Ja, ich bekomme nämlich noch Besuch. Eine Bekannte. Sie kommt zu einem späten Imbiss, ganz spontan. Zum Glück habe ich immer etwas in der Tiefkühltruhe. Sie haben eine Tiefkühltruhe? Ja, eine ziemlich große sogar. Die brauche ich auch bei meinem Lebenswandel. Aha. Ja, ich wollte heute Abend noch rasch einkaufen gehen, aber dann kam mir eine andere Sache in die Quere und danach war ich so in Gedanken, dass ich die Zitronen völlig vergessen habe. Das kann ich mir gut vorstellen. Frau Kuhn, ist Ihnen nicht wohl? Sie sind auf einmal so blass. Nein, ich meine, doch, ja, es ist nur dieses rote Haar, das mich so blass macht. Aber das ist nicht meine Naturfarbe. Ich bin dunkelblond, hören Sie? Dunkelblond. Ja, soll ich Ihnen vielleicht ein Glas Wasser holen? Ja, danke. Das wäre sehr nett. Nein, nicht dahin. Das ist das Badezimmer. Die Küche ist links. Und die Zitronen, die liegen am Fenster, neben der Obstschale. Ah ja, ich finde hier alles, was ich brauche. Sagen Sie, könnten Sie mir vielleicht dieses Messer... Oh. Was ist? Entschuldigen Sie, es lag neben dem Herd. Sagen Sie, würden Sie es mir kurz leihen? Es ist viel stabiler und schärfer als meine. Geradezu ideal. Sie bekommen es danach sofort wieder. Was um Himmels Willen wollen Sie denn damit machen? Ein Carpaccio. Ein italienisches Modegericht. Hauchdünnes, rohes Rindfleisch. Man schneidet es am besten in halbgefrorenem Zustand. Kennen Sie es nicht? Doch. Der Anblick hat mich nur ein wenig verwirrt. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Hier, trinken Sie einen Schluck kaltes Wasser. Danke. Das ist nur der Kreislauf, wissen Sie. Frauen in meinem Alter sind oft wetterfühlig. Frau Kuhn, jetzt kokettieren Sie aber. Nein, ich könnte ja beinahe Ihre Mutter sein. Dafür sehen Sie aber sehr gut aus, finde ich. Also, dieses Rot steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie mögen wohl rothaarige Frauen, Herr Buron. Oh, blond, ich liebe alle Frauen. Herr Wolf Buron, hören Sie auf. Sie können mir nichts vormachen. Ich weiß Bescheid über Sie. Ich weiß alles. So? Ja, Sie haben drei Frauen auf dem Gewissen. Drei Frauen? Na, Frau Kuhn, ich will mich nicht brüsten, aber ich denke, ein paar mehr waren es schon. Ich habe früh angefangen und im Laufe der Jahre kommt so einiges zusammen. Dann geht dieses rothaarige 18-jährige Mädchen aus Hamburg also auch auf Ihr Konto? 18? Rothaarig? Nein, glaube nicht. An so eine kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Wirklich nicht? Ehrenwort. Also zumindest nicht in letzter Zeit. Vor 10, 15 Jahren vielleicht. Damals hatte ich einen ziemlichen Verschleiß. Ja, mag durchaus sein, dass ich sie vergessen habe. Aber von den anderen wissen Sie doch noch, oder? Den anderen? Jetzt tun Sie nicht so unschuldig. Die Prostituierte, die Hausfrau und die Sekretärin, die so scheußlich und brutal ermordet worden sind. Ach, von den Frauen sprechen Sie. Ja, klar weiß ich davon. Die ganze Stadt redet ja von nichts anderem. Das waren Sie? Sie haben die Frauen erwürgt, Herr Buron. Also, ich... Ah, ja. So etwas Grausames trauen Sie dem harmlosen Wolf Buron also zu? Absolut. Ich habe Erfahrung in solchen Dingen. Ihr dezentes, freundliches Auftreten, ja selbst Ihr Charme, der kann mich nicht einwickeln. Okay, ich kapituliere vor so viel Scharfsinn. Sie geben es also zu? Aber verraten Sie es bitte niemandem. Es soll noch ein Weilchen unser kleines, süßes Geheimnis bleiben. Ich hoffe, Sie können schweigen. Wie ein Grab. Sie sind also tatsächlich der Strumpfhosenbürger. Was für ein fantasieloser Ausdruck. Außerdem falsch. Es war keine Strumpfhose. Es war ein Strumpf. Ein schwarzer, seidiger, hauchdünner Strumpf. Solche Strümpfe trug Wolfis Mama immer. Seine schöne Mama, wenn sie die fremden Männer empfing. Sie kamen immer donnerstags, wenn Vater die ganze Nacht Skat oder Poker spielte. Sie kaufte sich von dem zusammengehurten Geld die Kleider, die ihr Mann ja nicht kaufen konnte, weil er das Geld vertrank und verspielte. Später, nachdem er sich zu Tode gesoffen und das Eigenheim verspielt hatte, kamen sie täglich. Die Männer. Manchmal brachten sie kleinen Wölfchen Schokolade mit. Er hat sie genommen und sich artig dafür bedankt. Denn auf Manieren legte seine Mama allergrößten Wert. Ihre Mutter war eine... Ja, die vornehme Frau Buron. Sie heiratete später einen Mann mit Geld, färbte sich das rote Haar blond, dunkelblond, tat so, als wäre all das nicht geschehen. Also deshalb. Was? Ihr erstes Opfer. Eine rothaarige Prostituierte. Sie wollten sich an ihrer Mutter rächen. Logisch. Nicht wahr? Beinahe wie Mathematik. Tja, wenn alles im Leben so einfach gestrickt wäre. Wie gut kannten Sie die Frau? Kompliment, Frau Kuhn, Sie machen das toll. Ich sollte Ihnen nicht zu viel verraten. Sie können sich auf meine Diskretion verlassen. Ja, unsere erste Begegnung war zufällig. Dann trafen wir uns häufiger. Beim ersten Mal braucht es einen gewissen Anlauf. Das ist wie bei einem Sprung vom 10-Meter-Brett. Hat man sich einmal überwunden, fängt man an, das Kribbeln im Bauch zu mögen. Man möchte es immer wieder spüren. Aber diese Hausfrau vom letzten Donnerstag, die Leute nehmen ihn das besonders übel. Ich übrigens auch. Die Frau hinterließ einen Mann und zwei kleine Kinder. Ein Zugeständnis an die Dramaturgie. Bei Morden im Rotlichtmilieu wird die Öffentlichkeit nicht sonderlich aufgescheucht. Auch die Polizei reißt sich kein Bein aus. Sicher haben Sie die Schlampereien bei den Ermittlungen bemerkt. Sie haben nicht einmal alle Kunden aufgesucht und vernommen. Ja, da haben Sie recht. Das fand ich auch sehr ärgerlich. Ein Musterbeispiel für Ignoranz und Achtlosigkeit. Ich habe meinen Job gründlich gemacht, also soll die Polizei gefälligst auch sorgfältig. Das wäre für einige namhafte Herren recht peinlich geworden. Sehen Sie, so ist unsere Gesellschaft. Bei Nutten gehört Mord zum Berufsrisiko. Aber wehe, wenn es jemand aus den eigenen Reihen trifft. So eine propere, anständige Vorstadthausfrau zum Beispiel. Da ruft die Nation geschlossen nach Vergeltung. Sind Sie ein Gerechtigkeitsfanatiker oder ein Zyniker? Vielleicht beides. Und ehe Sie nach der Sekretärin von heute fragen, sie war nun wirklich ein tragischer Zufall. Ihr Wagen sprang nicht an und sie bat den Nächstbesten um Hilfe, ausgerechnet mich, den Wolf. Sie wurde ein Opfer der erweiterten Ladenöffnungszeiten, wenn Sie so wollen. Ihr rotes Haar glänzte im Neonlicht der Garage. Da konnte sich das Scheusal in mir nicht mehr beherrschen. Das Scheusal? Es kommt also nur ab und zu über Sie. Und zwischen diesen Anfällen, da sind Sie ein ganz gewöhnlicher, friedfertiger Mensch. Habe ich recht? Sie haben es erkannt, Frau Kuhn. Hatten Sie denn in der Garage einen Strumpf dabei? Immer. Seit ich Geschmack an der Sache gefunden habe. Sie werden also weitermachen? Wahllos? Nicht wahllos. Nur rothaarig. Hören Sie auf, das ist ja grauenvoll. Sie haben damit angefangen. So, jetzt ist es wirklich genug. Ich muss ja noch mein Essen vorbereiten. Wo habe ich denn jetzt die Zitronen hingelegt? Das ist sicher wohltuend, einmal mit jemandem darüber zu sprechen. Nicht wahr? Ja, ich finde es höchst amüsant. Amüsant? Ja, aber ja. Wie wir beide hier Tee trinken und über Morde fachsimpeln. Doch, das hat was. Ich ahnte ja nicht, was in Ihnen schlummert, Frau Kuhn. Nur noch eins bitte. Sagen Sie mir, wo Sie die arme Hausfrau versteckt haben, ja? Frau Kuhn, ich denke, es reicht jetzt. Die haben Sie vergraben, nicht wahr? Irgendwo im Wald. Ja, sehr gut, Frau Kuhn. Das war nicht sehr schwer. Sie waren nachlässig. Die Polizei wird Sie früher oder später fassen. Ja, natürlich wird sie das. Einmal macht auch der intelligenteste Mörder einen Fehler. Aber bis dahin... Bis dahin was? Ja, mehr kann ich nicht sagen. Das müssen Sie auch gar nicht. Ich ahne schon, wer das nächste Opfer sein wird. Tatsächlich? Lassen Sie hören, das interessiert mich. Die Kassiererin vom Supermarkt. Die Rothaarige natürlich. Neulich haben Sie die Frau dermaßen angestarrt, bis sie sie fragte, ob irgendwas nicht in Ordnung wäre. Erinnern Sie sich? Na sowas, Sie beobachten mich ja tatsächlich. Nein, ich bin nur manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sagen Sie, was geht in Ihnen vor, wenn Sie einer ahnungslosen Frau auflauern, um sie zu töten? Es ist das Gefühl eines Kindes, das ein Geschenk auspackt. Ja, empfinden Sie denn gar kein Bedauern? Haben Sie kein schlechtes Gewissen? Ja, wenigstens hinterher? Nicht im geringsten, Frau Kuhn. Wolf ist kein Schizophrener, der von fremden inneren Stimmen zu Untaten getrieben wird, die er später bereut oder an die er sich nicht mehr erinnert. Wolf ist viel schlimmer. Er empfindet kein Mitleid, er kennt keine Reue, er ist ein Psychopath. Ein Mensch ohne jede Moral. Das macht ihn so gefährlich. Und von Mal zu Mal findet er mehr Gefallen daran. Es ist eine Art Sucht. Die Zeitabstände werden immer kürzer. Aber das dürfen Sie nicht. Nicht die Kassiererin. Die Frau ist die Seele dieses Geschäfts. Ein echtes Juwel. Sie weiß, wo alles liegt. Sie zählt den alten Leuten das Kleingeld ab und drückt auch manchmal beide Augen zu, wenn kleine Kinder was mitgehen lassen. Wo findet man denn heutzutage noch so ein Personal? Interessiert das den Wolf? Und? Und sie ist gar keine echte Rothaarige. Ihr Haar ist gefärbt. Wissen Sie was, gefärbt oder nicht? Letztendlich spielt es keine Rolle. Ich bin ein Serienkiller und kein Figaro. Nächsten Donnerstag. Oh Gott. Andererseits. Ja? Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Haar im sanften Licht dieser Tischkerze in einem tiefen, dramatischen Burgunderrot schimmert, Frau Kuhn? So? Wirklich? Dieses Leuchten hat beinahe etwas Unanständiges. Lockendes. Oh, das ist ärgerlich. Was? Ich habe meinen Strumpf in der Manteltasche gelassen. Hätten Sie vielleicht zufällig einen zur Hand? Wie bitte? Nein, ich... Macht nichts. Das ist ein sehr hübscher Schal, den Sie da tragen. Seide? Kunstseide. Fast wie ein Strumpf. Herr Buron, hören Sie auf! Ich schreie! Oh, verzeihen Sie. Oh, verzeihen Sie, meine Liebe. Jetzt bin ich schon wieder zu weit gegangen. Nein, das war ein dummer Scherz. Ich wollte Sie nicht ängstigen. Also, manchmal geht es einfach mit mir durch. So, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Frau Kuhn, seien Sie doch vorsichtig mit dem Messer. Sie werden niemandem mehr etwas antun. Sie Wahnsinniger. Frau Kuhn, mein Gott, Sie sind ja... Au, Frau Kuhn. Anni? Ist alles in Ordnung? Anni? Ich bin noch am Leben, falls du das meinst. Ich habe alles gehört. Dieser Mensch ist ein Ungeheuer. Ja, ein Ungeheuer. Ist er tot? Sieht so aus, ja doch. Zum Glück lag das Messer da. Du hättest ihm nicht auch noch die Rumpflasche auf dem Kopf zertrümmern müssen. Jetzt sieh dir doch mal den Teppich an. Aber Anni, du solltest mir dankbar sein. Erst mein Schlag hat ihn vollends niedergestreckt. Was für ein Unsinn, das war ich allein. Mit dem Messer. Warum wollte er denn gerade auf dich losgehen, als ich dir zu Hilfe kam? Er schwankte lediglich noch ein bisschen. Hast du nicht gesehen, wie er die Augen verdreht hat? Wie sollte ich? Er stand mit dem Rücken zu mir. Aber wir wollen uns nicht darüber zanken. Ich gebe zu, du hast die meiste Arbeit geleistet. Du warst wirklich mutig und schlau, wie du ihn zur Rede gestellt hast. Ich hätte das nie fertiggebracht. Er sieht auf einmal so friedlich aus. Gar nicht wie eine Bestie. Er guckt ein bisschen erstaunt, finde ich. Wollen wir ihn nicht aus dem Sessel rausnehmen, ehe er dir den schönen Bezug versaut? Und jetzt lass ihn ruhig da sitzen. Das Blut läuft erst, wenn man das Messer rauszieht. Dass sie bei dir immer in diesem Sessel sterben? Das ist ein Erbstück von Herberts Großmutter. Das wäre alles nicht nötig gewesen, wenn die Polizei rechtzeitig gekommen wäre. Ich verstehe das nicht. Wo bleiben die nur? Setz dich erst mal und erhol dich von dem Schrecken. Ich werde noch mal anrufen und den ordentlich Beine machen. Oh, Anni, jetzt werden wir berühmt. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Der Schrecken hat ein Ende. Couragierte Witwen bringen Frauenmörder zur Strecke. Meinst du, wir kommen ins Fernsehen? Bestimmt. Dann sollten wir uns aber rasch noch ein wenig zurecht machen. Ja, du hast recht. Das sollten wir. Es ist 19 Uhr. Sie hören Nachrichten. Der sogenannte Strumpfhosenwürger, dem in den letzten Wochen drei Frauen zum Opfer fielen, konnte gestern Abend festgenommen werden. Wie der Pressesprecher der Polizei mitteilte, konnte der Gesuchte anhand von Textilfaserspuren zweifelsfrei überführt werden. Es handelt sich bei dem Mann um den 50-jährigen Gastwirt Max Engelhardt. Engelhardt ist bereits wegen einschlägiger Sexualdelikte vorbestraft, lebte aber in den letzten Jahren unauffällig mit Ehefrau und Tochter in einer Vorstadtsiedlung. Er hat gestanden, alle drei Frauen mit einem Strumpf erwürgt zu haben, und zwar immer an einem Donnerstag, dem Ruhetag seines Lokals. Zur Stunde sucht die Polizei das Gelände um eine Autobahntankstelle ab, wo Engelhardt die Leiche der Hausfrau Petra K. angeblich vergraben hat. Als Grund für seine Verbrechen nannte der Täter eine unglückliche Jugend und ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter. Rieke? Ja? Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist ja alles ganz fürchterlich. Er muss weg. Wir müssen ihn fortschaffen. Aber wohin? Was weiß ich? Vergraben oder in den Kanal? Noch heute Nacht. Was machst du da? Seine Papiere. Er darf nichts bei sich haben. Was ist das? Buron Wolf, Jahrgang 55, Schauspieler. Jetzt verstehe ich. Der hat uns was vorgespielt. Oh Gott, Rieke. Was haben wir getan? Wir? Du, Anni. Du hast ihn doch. Natürlich, jetzt bin ich die Schuldige. Du hast doch diese ganze idiotische Geschichte. Aber schließlich warst du es doch. Auf! Aufhören! Du hast recht. Wir müssen handeln jetzt. Setz dich. Genaue Absprache. Es darf uns kein Fehler unterlaufen. Nicht die kleinste Kleinigkeit. Jawohl. Der perfekte Mord. Das Verbrechen, an dem sich alle Kommissare die Zähne ausbeißen werden. Wunderbar, Rieke, komm. Pack an. Zuerst legen wir ihn auf den Fußboden. Und eins, zwei, drei. Witwen. Kriminalhörspiel von Susanne Mischke. Mit Margit Bendokart, Rosemarie Fendel und Thomas Thieme. Regieassistenz Katrin Martin. Schnitt Wenke Decker. Ton Gertraude Pasche. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandradio Berlin 1996.